Mit erhitzten Gemütern hatte es begonnen, das Treffen im Fraktionssaal der Linken im Reichstagsgebäude mit aggressiven Untertönen. Wenig überraschend hatte Gesine Schwan doch angekündigt, um die Stimmen aller Fraktionen werben zu wollen. Doch in dem Bemühen, sich von den Linken zugleich zu distanzieren und dem Vorwurf der rot-roten Kungelei zu begegnen, hatte sie das ein oder andere Mal Grenzen überschritten. Vor allem der Vorwurf, Partei- und Fraktionschef Oskar Lafontaine sei ein Demagoge, sorgte für nachhaltige Empörung. Wie der stellvertretende Fraktionschef Bodo Ramelow zum Auftakt des Treffens deutlich machte. Bei der Wahl der letzten Bundesversammlung hatte sie meine Stimme. Ich kann ihr diesmal meine Stimme nicht geben, weil genau dieses Zitat, die Einteilung der Linken in gute Linke und schlechte Linke, von uns nicht akzeptiert werden kann und nicht akzeptiert werden wird. Gut eine Stunde saß man im Fraktionssaal der Linken anschließend zusammen. Als Gesine Schwan und Fraktionschef Gregor Gysi sich der Presse stellten, war von aggressiven Untertönen nichts mehr zu spüren. Gysi zollte der Kandidatin Respekt und meinte, sie habe alle Fragen offen und ehrlich beantwortet. Mit Blick auf den Kandidaten der Linksfraktion, den ehemaligen Tatortkommissar Peter Sodann, meinte Gysi: Sie wissen das, wir haben einen eigenen Kandidaten, das ist ganz klar, dass wir den auch wählen werden. Aber Sie wissen ja auch, wie eine Bundespräsidentenwahl oder die Wahl einer Bundespräsidentin sich gestaltet, dass es da verschiedene Wahlgänge gibt. Und wir werden dann zu gegebener Zeit natürlich beraten, was wir machen. Und dafür hat Ihr Beitrag heute und Ihre Antworten durchaus wichtige Umstände geliefert, um uns die Entscheidung später im Mai zu erleichtern. Konkreter wollte er nicht werden, aber Gesine Schwan wird in einem dritten Wahlgang wohl auf Unterstützung durch die Linke hoffen dürfen, sollte Amtsinhaber Horst Köhler im ersten und zweiten Wahlgang die absolute Mehrheit verfehlen. Doch bevor es dazu kommen konnte, bedurfte es einer Klarstellung, und zwar was den besagten Demagogievorwurf gegen Oskar Lafontaine angeht. Natürlich wurde Gesine Schwan in der Fraktion darauf angesprochen, wie auch bei der anschließenden Pressekonferenz. Oskar Lafontaine ist wie ich ein Katholik. Und in der katholischen Moraltheorie ist man nicht eine Sache, sondern man verhält sich so. Und genau so hatte ich es präzisiert im vorigen Jahr. Ich habe gesagt, nachdem ich ursprünglich geschrieben hatte, Oskar Lafontaine ist ein Demagoge, habe ich gesagt, er verhält sich demagogisch. Und daran hat sich jetzt nichts geändert. Das ist alles so geblieben wie vor einem Jahr. Genauso hast du das erklärt und er hat erklärt, wenn er Leute gar nicht mehr akzeptieren würde, die ihn so oder ähnlich oder anders beschimpfen, würden so viele ausfallen, dass er sich das gar nicht leisten kann. Stimmt ja auch. Was beweist, dass er im Unterschied zu ihrer Annahme Humor hat? Versöhnliche Töne also von Seiten Gregor Gysis. Ob Gesine Schwan allerdings unterm Strich ihre Chancen als Präsidentschaftskandidatin verbessert hat, bleibt abzuwarten. Bei den Linken jedenfalls geht man davon aus, dass sich ausreichend viele SPD-Abweichler finden werden, die Horst Köhler zu einer Wiederwahl verhelfen werden. Denn eine Wahl Gesine Schwans mithilfe der Linken wäre wie eine Wunschvorlage für Union und FDP im bevorstehenden Bundestagswahlkampf. Und das, so die Vermutung maßgeblicher Linker, werde die SPD selbst zu verhindern wissen.